Am 10. September 1898, 10th September 1898 war die Kaiserin Elisabeth, is the Empress Elizabeth, auch bekannt für die, die in Geschichte nicht so gut sind, als die Sissi. She was called Sissi. Sie war in Genf. She was in Genf, in Geneva, Switzerland. Und an diesem Tag ging sie von ihrem Hotel, on this day she was going from her hotel zu einem Schiff. To a ship. Und auf diesem Weg vom Hotel ins Schiff, zum Schiff, and on her way from the hotel to the ship, geschah etwas Tragisches. Something tragical happened. Sie traf auf einen Mann. She met a man. Ihr, der Name des Mannes war Luigi Luceni. And this man's name was Luigi Luceni. Und dieser Mann hatte eine Feile, this man had a file, die er zugeschliffen hatte. That he sharpened. Und diese Feile hatte ihr in die Brust gestoßen. And he stabbed her in the chest with this file. Das Bemerkenswerte bei dem Ganzen, die Sissi hat das überhaupt nicht bemerkt. Sissi didn't even notice it. Sie hatte geglaubt, dass ihr der Mann nur einen Faustschlag versetzt hat. She actually felt that the man just hit her in the chest with his fist. Aber in Wirklichkeit hatte er eine Feile in der Hand und hat ihr die... But in reality he stabbed her with this file. Sie ist dann weiter auf das Schiff gegangen. She went further, she went onto the ship. Und natürlich, dort hat sie es dann bemerkt. And of course there she noticed it. Man hat sie dann ins Hotel zurückgebracht. Then they brought her back to the hotel. Und dort ist sie verstorben. And there she died. Ein, könnte man sagen, schmerzloses Attentat. Actually, that you could call that a painless assassination. Ein Attentat, das nicht sofort bemerkt wurde. An assassination that wasn't noticeable right away. Und genauso ein Attentat, and just like this assassination, so ein schmerzloses Attentat, das man nicht bemerkt, a painless, non-noticeable assassination, habe ich heute vor. That's what I have for you tonight. Und zwar auf unsere Sündennaturen. Und ich hoffe, dass ich einige Sünden tödlich treffe. Die Sündennatur kann man natürlich, solange wir in diesem Körper sind, leider nicht töten. Aber ich hoffe zumindest auf schwere Verwundungen. Warum habe ich das vor? Why do I have this? Why did I prepare this? Wenn ich da sitze, when I sit there, und höre von der Kanzel das Wort Sünde, and I hear from the council here about sin, dann verkrampfe ich mich schon so. Then I get a cramp. Dann in meinem Gedanken rechtfertige ich meine Sünden, in my thoughts I start to justify my sins, dass ich eigentlich gar nicht richtig zuhöre, was der Prediger dann in weiterer Folge spricht. Und das möchte ich vermeiden durch ein schmerzloses Attentat. And I want to avoid that through a painless assassination. Mit einem Wort, wenn es heute um Sünde geht, and with one word, when we think about sin, verspreche ich euch, entspannt euch. I'm promising you, just relax. Okay. Also ich habe in meinem Leben bis jetzt 4 Arten und Weisen kennengelernt, wie Sünde aus dem Leben weggeht. Die erste ist schmerzhaft. The first one is very painful. Wir finden sie in Matthäus 5, 29. And we find it in Matthew 5, 29. Und es ist diese berühmte Bibelstelle, this is this famous, Bible verse, wo Jesus sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, where Jesus says, if your eye causes you to sin, nimm es und reiß es heraus. Take it, pluck it out, and pluck it out. Er sagt, wenn dich dein Arm zur Sünde verführt, if your arm causes you to sin, schneide ihn ab. Cut it off. Jetzt sollen wir natürlich nicht unsere Augen und unsere Arme abschneiden, of course we shouldn't pluck out our eyes or cut off our arms, sondern unser Pastor legt diese Stelle immer so aus. But our pastor, he explains this passage this way. Wenn es Dinge in deinem Leben gibt, when there are things in your life, die dich zur Sünde verführen, that cause you to sin, nimm diese Dinge und schneide sie aus deinem Leben raus. Take these things and cut them out of your life. Wenn es der Fernseher ist, vor dem du vielleicht zu lange sitzt, dann nimm den Fernseher und just take the TV away. Wenn dir dein Doktor sagt, einen Drink noch und du bist im Delirium tremens, dann wird es wahrscheinlich besser sein, wenn du die Sixpacks entsorgst. Wie gesagt, wir hängen an der Sünde. Und es ist ein relativ schwieriger Weg. And it's a difficult way, manchmal aber notwendig. To bring ourselves away from it. Die zweite Art und Weise, wie man von Sünde befreit werden kann, the second kind way to get away from sin, finden wir im Hebräerbrief 12,7. We find it in Hebrews 12,7. Das ist dieser Vers: Den, den der Herr liebt, den wird er auch züchtigen. It's this verse that says, the one who the Lord loves, he will chastise. Ich kenne das. I know that. Ich bin gerade selber in so einer Züchtigungsphase drinnen. I'm in this kind of chastisement phase right now. Es war vor circa 2-3 Wochen. It's about 2 or 3 weeks ago. Meine Zahnärztin, die Adela, ist Adela, my dentist, gerade auf Urlaub geflogen. Just left for vacation. Und ich hatte so eine schokoladeüberzogene Trockenfrucht. And I had a chocolate-covered dry fruit. Und ich beiß in die hinein, mache eine Kaubewegung und auf einmal löst sich da eine vierstellige Brücke. Ich meine, sie hängt jetzt noch am hinteren Zahn, aber da vorne ist sie ganz lose. Das heißt, ich habe so etwas Wackeliges da drinnen. Und ich meine, ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, die Adela ist leider noch immer auf Urlaub. Adela is still on vacation and I'm kind of getting used to it. Aber wirklich die erste Woche, but really the first week, ich war so zufrieden mit meinem Leben. I was so content with my life. Ich wollte nur, dass das weggeht. I just wanted it to go away. Und ganz einfach nur leben, essen, trinken, arbeiten gehen, schlafen. I just wanted to live normal, to drink, to eat, to go to bed. Es hat mich so wahnsinnig gemacht, and it was making me crazy, dass man überhaupt keine Lust mehr auf irgendeine Sünde hat. That I didn't have any desire for any kind of sin. Mit einem Wort, wenn uns der Herr züchtigt, and in one word, when the Lord chastises us, dann ist es einfach so, dass er solche Turbulenzen in unser Leben hineinbringt, he brings in such a turbulence into our life, dass du einfach nur mehr normal leben möchtest. That you just want to live normal. Also, und das ist die zweite Art, die ich kennengelernt habe, wie Gott mit Sünde umgeht. Die dritte Art ist wunderbar. The third way is wonderful. Das ist dann, wenn dich Gott von Sünde heilt. This is when God heals me from a sin. Meistens geschieht das so in Bereichen often it happens in areas such des Gemüts. That's a natural way. Zum Beispiel Zorn, like in your temperament, to get rid of your angerness, Neid, jealousy. Also ich hab da mal selbst Befreiung erlebt. I've experienced a freedom myself. Kurz nachdem ich meine Frau geheiratet habe, shortly after I married my wife, bin ich auf einmal eifersüchtig geworden. I was suddenly jealous. Als sie mir zu mir gesagt hat, ich möchte studieren, when she said to me, I'd like to study, war mein erster Gedanke, my first thought was, was ist mit all den jungen, hübschen Studenten auf der Uni? What about all these good-looking guys on the university? Und also, ich hatte noch Gedanken, die viel, viel verrückter und dümmer waren. I had really silly thoughts that were really stupid. Aber es hat mich wirklich gequält, diese Eifersucht. But it brought me into this jealousy. Ich habe auf einer Seite gewusst, ich habe die wunderbarste Frau der Welt. Und dann war diese nagende Eifersucht da. And then there was this gnawing, jealousy. Das ging so weit, dass ich wirklich auf meine Knie gefallen bin und Gott angefleht habe, dass er mich davon befreit. God, weil ich habe gewusst, ich brauche sie nicht haben. I knew, I, It wasn't necessary to feel this way. Aber es war da. But it was there. Und Gott hat dieses Gebet erhört. And God heard this prayer. Seit damals, diese Eifersucht ist weg. And since then, this jealousy is gone. Und selbst wenn meine Frau jetzt das österreichische Fußballteam betreuen würde, es würde mir echt nichts mehr machen. Ich bin so froh drüber. Okay, die vierte Art, wie Sünde aus dem Leben weggeht, und das ist die Art, die ich neben der Heilung bevorzuge, next to the healing of sin. Die finden wir im Johannes 8, we find it in John chapter 8, wo Jesus sagt, where Jesus says, wer mein Jünger ist, those who are my disciples, der wird in meinem Wort bleiben. They'll abide in my word. Und sie werden die Wahrheit erkennen, and they'll know the truth, und die Wahrheit wird sie freisetzen. And the truth will set them free. Und um diese Art und Weise Sünde aus unserem Leben rauszukriegen, über die möchte ich heute sprechen. Like about, nur so ganz nebenbei bemerkt, here, nicht von dieser Kanzel, Council, aber ich habe wirklich Predigten gehört, da ging es um die Sünden, die in meinem Leben drinnen sind, und ich habe wirklich schon den Qualm der Hölle riechen können. Diese Predigten waren so streng, und ich bin oft wirklich eine Woche lang danach verdammt durchs Leben gegangen. Das Problem war, die Sünde ist nicht weggegangen. Also, und darum, ich möchte jetzt, bevor ich noch weiterspreche, kurz beten. Further, lieber Vater im Himmel, heaven, Salomon schrieb, Solomon wrote, wenn du Sünde anrechnen würdest, if you would take account of sin, wer könnte bestehen? Who could stand? Und Vater, wir sind heute hier, weil wir dich lieben. Father, we're here because we love you. Wir sind hier, weil wir unserem Herrn Jesus folgen möchten. We're here because we want to follow the Lord Jesus. Und trotzdem ist in uns noch diese alte Sündennatur. And still there's this old sin nature. Trotzdem sündigen wir. And still we sin. Und wir bitten dich einfach, dass du uns heute einen Teil Wahrheit zeigst. And we pray that tonight you chose just a piece of truth. Einen Teil von Wahrheit, warum wir sündigen. A part of the truth why we sin. Und wir bitten dich, dass uns dieser Teil der Wahrheit freisetzen möge. In Jesu Namen, Amen. In Jesus' name, Amen. Ich denke mir manchmal, sometimes I think, das christliche Leben ist eigentlich relativ einfach. The Christian life should be simple. Im Galaterbrief 5,14 schreibt Paulus, in Galatians 5,14, Paul writes, denn das ganze Gesetz ist mit einem Wort erfüllt. The whole law is fulfilled in one word. Liebe deinen Nächsten. Love your neighbor. In John 13, 34 steht, in John 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, a new command I give to you, dass ihr euch untereinander liebt. That you would love one another. Und im Epheserbrief 5,2 steht in der neuen Leben Bibel, in the New Living Bible it says, euer Leben soll von Liebe geprägt sein. Your love should be accepted, should be affected by love. Ja, in anderen Übersetzungen steht, wandelt in der Liebe. In other translations it says, walk in love. Und ich frage mich, das klingt so einfach. You know, it sounds so simple. Und es klingt so logisch. And it sounds so logical. Und wenn wir das wirklich leben könnten, and if we could really live that way, dann wären wir Supermänner, Superfrauen. Then we would be Supermen and women. Warum ist es so schwierig, how come it's so difficult, unseren Nächsten zu lieben? To love our neighbor. Ich möchte euch jetzt kurz mitnehmen auf einen Besuch in einen Supermarkt. Es steht eine lange Schlange vor der Kasse. Wir stehen am Ende dieser Schlange. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Das ist wirklich passiert. Really Vor kurzem irgendwo im 10. Bezirk ist es passiert. Okay, und du stehst dort. Es ist heiß. So viel Leid. And there's so many people. Plötzlich kommt eine Mutter oder ein Vater mit, and then suddenly, you know, mother, father comes. Mit dem gelockten 2-3-jährigen Kind. With a little curly-haired child, 2-3 years old. Und sie gehen eben durch die Supermarktreihen. They're going through the rows, the aisles of the supermarket. Plötzlich sieht das Kind so rote Kaugummis. And then the child sees red gum. Und sagt, Mama, den möchte ich haben. He says, Mommy, I want to have that. Die Mama schaut sich die Kaugummis an, schaut kurz auf den Preis und sagt nein. Plötzlich bekommt dieses Kind einen roten Kopf. This child gets a red face. Reißt den Mund auf. It opens its mouth. Und beginnt zu schreien. It starts to scream. Macht Terror. And it makes, it's terrorizing the area. Und die Mutter sagt, na, ich gebe dir das nicht, kauf dir das nicht. Das Kind haut sich auf den Boden. Ich will das haben. Dieses liebliche Kind mit den schönen Locken verwandelt sich in ein Monster. He transforms himself into a monster. Das Problem ist, the problem is, in jedem von uns in each one of us, lebt so ein Monster. Is there's a monster inside of us. Im 1. Korinther, 3. Kapitel, Vers 3, 1. Korinther, 1. Corinthians 3, verse 3, schreibt der Paulus Paul an die Korinther, to the Corinthians, ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. I fed you with milk and not with solid food, for until now you're not able to receive it. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen. And even now you're still not able. Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. For you are still carnal. You're still living from your being ruled by your old ego. In anderen Übersetzungen steht, denn ihr wandelt noch immer im Fleisch. In other translations it says you're still walking in your flesh. Ich möchte dieses brüllende Kind nehmen als ein Bild für unser altes Ich. For our old ego, our old sin nature. Dieses alte Ich, das kommt nicht immer zum Vorschein. See, in English maybe we'll say it's our flesh. Like our flesh doesn't always come out so readily. Und wenn es zum Vorschein kommt, but when it comes out, dann vielleicht auch nicht so offensichtlich wie bei diesem kleinen Kind. Maybe not as obvious as this small child. Aber es ist da. But it's there. Es ist in uns drinnen. It's inside of us. Und wenn wir uns zu viel davon leiten lassen, and when we get too much of it, dann führt es zu Sünde. It leads us, it causes us to sin. So. Und jetzt? Now, jetzt kommt das schmerzlose Attentat. Now comes the painless assassination. Ich möchte euch eine Frage stellen. I just want to ask you one question. Eine ganz simple Frage. Pretty simple question. Dieses Kind, this child, das jetzt natürlich nichts dafür kann, dass er so handelt. You know, actually he can't do anything about the way he's acting. Aber jetzt, dieses Kind, wenn es in diesem Zustand ist, when this child is in this condition, kann es in diesem Augenblick lieben? Can he love in this situation, in this moment? Kann es? Can he? Es ist unmöglich. It's impossible. Kann nicht. He can't. Und So ist es mit uns. And that's the way it is with us. Wenn wir sündigen, when we sin, dann geht das immer auf Kosten der Liebe. It's always at the expense of love. Wenn wir sündigen, geht das immer auf Kosten der Liebe. When we sin, it's always at the cost of love. It's always at the expense of love. Ich meine, zu lieben, I mean, to love, hat nichts zu tun mit Verliebtsein. It doesn't have anything to do with being in love. Wir alle, die verheiratet sind, all of us that are married, wir wissen, was wir für eine Energie hatten, als wir noch verliebt waren. We know how much energy we had when we were in love. Und wir wissen, wie schwer es oft ist, zu lieben. And we know how difficult it is to live, to love. Und wenn wir sündigen, and when we sin, dann sagt die Bibel, dass wir auch den Heiligen Geist betrüben. The Bible also says that we grieve the Holy Spirit. Und zu lieben ist aber eine Frucht des Heiligen Geistes. And love is actually a fruit of the Holy Spirit. Und weil lieben eben so schwer ist, and because it's so difficult to love, at times, manchmal, at times, sometimes, brauchen wir diesen Geist. We need the Spirit. Weil wirkliche Liebe ist eine Frucht des Geistes. Because true love is a fruit of the Holy Spirit. Jesus sagt ja, Jesus said, was hast du davon, wenn du die liebst, die dich lieben? What do you profit if you love those who love you? Das machen die Ungläubigen auch. The unbelievers do that also. Du sollst die lieben, die dich, die deine Feinde sind. You should love your enemies. You should love those who are your enemies. Und das ist schwierig. And that's difficult. Das ist total schwierig. It's completely difficult. Wir haben unter mir wohnt eine Frau. There's a woman who has an apartment underneath mine. Und die haben wir so kennengelernt. And we got to know her. Weil wir einmal wegen einem Installationsschaden ihre Küche überflutet haben. Because we had a plumbing problem in the kitchen that we flooded our kitchen. Diese Frau hat einen Sohn. And this woman has a son. Und der ist vor kurzem aus dem Gefängnis rausgekommen. And he just got out of prison a short while ago. Wenn ihr Österreicher seid, if you're Austrians, also er war im Gefängnis Stein. He was in the prison Stein. Dort sitzen nur, also dort sitzen die Hardcore-Typen. These are the hardcore bad, bad guys. Also er war dort 6 Jahre wegen Körperverletzung. He was there for six years because of physical abuse. Und meine Frau und ich, and my wife and I, also seit wir wissen, dass der da ist, since we know that he's there, und wir hören ihn auch durch den Durchlauferhitzer, ja. And because, you know, through the piping we can hear him. Wir versuchen alles, um den nicht zu treffen. We try everything not to meet them. Aber eigentlich, but actually, ich bin der Botschafter Christi in seinem Leben. I am the messenger of God in his life. Und das ist Liebe. And that's love. Es hat, wie gesagt, nichts mit Verliebtsein zu tun. It doesn't have anything to do with being in love. Aber da fängt Liebe an. But this is where love begins. Ich meine, ich mache jetzt so, dass ich einmal bete für den. I mean, I do it this way. I pray for them. Wie gesagt, wir haben eine relativ gute Beziehung mit seiner Mutter. Like I said, we have a relatively good relationship with his mother. Trotz den Überflutungen, even though we flooded her apartment, was der Geist Gottes nicht alles zusammenbringt. But the Spirit of God brings everything together. Also oft wirklich, die kocht oft für uns und das hängt dann so im Sackerl an der Haustüre. Sometimes she cooks for us and she puts it in a bag and hangs it on our door handle. Gut, den Sohn werden wir auch noch schnupfen. Her son, we're gonna go after. Auf jeden Fall, wenn wir, also die Sünde zu sündigen, die Sünde oder zu sündigen, okay. Wir versäumen dadurch Gelegenheiten zu lieben. Because of sin, we miss the opportunities to love. Wir hatten vor kurzem ein Ältestentreffen. We had an elders meeting recently. Und dieses Ältestentreffen war aus einem ganz bestimmten Grund. And it was for a reason that we had this elders meeting. Wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt. We said we're gonna meet. Und wir bekennen einander unsere Sünden. And we're going to tell each other our sins, confess our sins one to another. Und der Pastor Rob hat angefangen. Pastor Rob started. Dann kam noch wer, dann noch einer. And then this one said his sin, this one, another one came in. Und dann bin ich an die Reihe gekommen. And then it was my turn. Und ich habe zu ihnen gesagt, and I said to them, bei mir hilft nur ein Wunder. Yeah, only a miracle is going to help me. Ich rauche. I smoke. Seit ich 6, 7 Jahre alt bin. Since I've been 6 or 7, I've smoked. Seit ich ein Kind war. Since I was a child. Ich habe meinem Großvater die Zigaretten gestohlen. I stole cigarettes from my grandfather. Und habe seither nicht geschafft, aufzuhören. And since then I've not been able to stop. Ich erzähle das euch jetzt nicht, weil ich einen Seelenstrip machen möchte. I'm not telling you this because I have a soul trip to make. Sondern ich möchte aus einem ganz bestimmten Grund erzählen. I'm saying that for a reason. Ich habe das nämlich beobachtet. I've recognized, or I've observed. Bevor du eine Zigarette rauchst, und ich glaube, das könnte man jetzt auch sagen, bevor du irgendeine andere Sünde begehst, ja? Before you smoke a cigarette or before you actually do any kind of sin, gibt's diese Gier oder sagen wir mal Vorfreude darauf. There's this Vorfreude. Or there's like this desire or this desire, yeah. Yeah, desire beforehand. Ich arbeite hier manchmal in der Gemeinde. I work here sometimes in the church. Ich habe zum Beispiel diese Rahmen da gemacht, die da hängen. I made these frames. Und wenn ich so 2, 3 Stunden gearbeitet habe, and when I've worked 2 or 3 hours, dann kommt auf einmal diese Lust auf eine Zigarette. Then comes this desire for a cigarette. Dann schaue ich einmal, and I look around. Wo sind die anderen? Okay, where are the others? Warte vielleicht, bis die auf Mittagspause gehen. Dann sage ich, ich komme nach. And I say, oh, I'll be right there. Und dann schleiche ich da hinaus. And then I kind of sneak out the back door. Und ich bin drauf gekommen, wenn du schon mal nur auf diesem Weg bist, zu sündigen, ja? And even when you're just on the way to sin, wenn ich da jetzt auf diesem Weg draus nach hinaus bin, when I go out, when I'm on this way out, und da käme jetzt jemand, and then someone comes, der vielleicht irgendein Problem hat oder dem schlecht geht, dann ist diese Lust auf die Zigarette schon so stark, then the desire to have a cigarette is so strong, dass ich demjenigen sicher nur mit einem halben Ohr zuhöre. Then actually I only listen to this man probably with just a half an ear. Ich werde mich bemühen, den oder diejenige so schnell als möglich irgendwie loszuwerden. I try to get rid of them as fast as I possibly can. Damit ich wegkomme und endlich eine rauchen kann. So I can get out and have a smoke. Das gilt auch zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Ne? Wenn ich so 2, 3 Stunden dann nach dem Gottesdienst, also 2, 3 Stunden, nach dem Gottesdienst, ich bin schon 2 Stunden hier, after service, I'm probably here for 2 hours. Dann ist schon wieder dieses Verlangen da. Then this desire is there, this need. Und ich kann eigentlich nicht wirklich Gemeinschaft haben, I can't really have fellowship even. Weil mich das wegzieht. Ne? Because this thing is pulling me away. Na gut, dann gehe ich da eben raus. Okay, I go outside. Und dann gegenüber gibt es einen Hof. And across the street, there's a little courtyard. Und da kann man so schön um die Ecke gehen. And you can go right around the corner. Und da sitze ich dann und rauche einen. And I sit there and I have a cigarette. Und obwohl mich niemand sieht, and although no one sees me, geht es trotzdem auf Kosten der Liebe. It's still at the expense of love. Weil es steht ja, ich soll den lieben Gott auch lieben. Because it says that I should love God too. Und ich soll meinen Nächsten lieben, so wie mich selbst. And I should love my neighbor as I love myself. Und ja, wenn man sich eben so Nikotin reinzieht, liebt man sich nicht selbst. And when you're sucking in this nicotine, you don't really love yourself all that much. Okay, dann ist die Zigarette ausgedämpft. So I put out my cigarette. Dann gehe ich so um die Ecke, schau, wer kommt. I go around the corner, look who's coming. Weil es wäre mal fürchterlich peinlich, wenn da jetzt jemand kommen würde. And it's absolutely embarrassing when you see somebody you know coming. Weil erstens rieche ich 2 Meter nach Rauch. Because really for 2 meters you kind of smell like a cigarette. Und zweitens habe ich wahrscheinlich Schuldgefühle. And secondly, I feel guilty. Und wenn jetzt aber doch wer kommen würde, würde ich schon wieder versuchen, den oder diejenige so schnell als möglich loszuwerden. Zumindest so lange, yeah, bis ich den Kaugummi durchgekaut habe. Oder vielleicht Zähne putzen war. Or to go brush my teeth. Mit einem Wort, das war jetzt nur ein Beispiel, well, this is just an example, zu zeigen, to show, dass ja, selbst vor und nach dem Sündigen unsere Kapazität zu lieben nicht da ist. This is just to show a picture that before and after we sin, our capacity to love isn't there. Und wir sind als Christen gerufen zu lieben. And as Christians we're called, we're commanded to love. Und ja. Okay, auf jeden Fall bei diesem Ältestentreffen hat dann der Pastor Rob etwas sehr Interessantes gesagt. Pastor Rob said something very interesting. Also ich habe den Gedanken, den er hatte, jetzt schon ein bisschen weitergeführt. Er hat gesagt, wenn wir unser christliches Leben mit einem Messer vergleichen würden, compare our Christian life with a knife, dann würden wir uns doch logischerweise wünschen, then we, logically, we would wish, dass dieses Messer scharf ist. That this knife would be very sharp. Oder? Or, und er hat gesagt, dass Sünde, and he said that sin, wenn wir sündigen, when we sin, dann ist es so, wie wenn wir mit Sandpapier auf dieser Klinge reiben würden. Und unsere Klingen wären stumpf. Then of course our blade would be, dull. Also das war so ein Argument, das mir sehr gut gefallen hat. And it was an argument that really I liked. Mit einem Wort, unsere Messer sind dann nicht mehr so scharf wie ein neues Stanley-Messer. In other words, like our knife would be not as sharp as a new Stanley knife. Sondern sie sind so stumpf wie die dort in der Pizzeria. It would be like as dull as some of these in the pizzeria. Musst wirklich Kräfte aufwenden musst, um ein Stück runterzuschneiden. Yeah, you really gotta be powerful to get a piece of pizza. Was soll man jetzt also machen? So what should we do? Ich glaube, also ich würde mir wünschen, wenn jeder von uns, I would wish that each one of us, darüber nachdenkt, darüber meditiert, wie seine eigenen persönlichen Sünden auf Kosten der Liebe gehen. How does each one of our sins cost or at the expense of love, what does it cost our sin? Bittet den Heiligen Geist dazu, dass er euch hilft. Ask the Holy Spirit to help you. Und denkt mal alle über das nach, wie wir durch Sünde Chancen zu lieben versäumen. How we miss chances to love because of sin. Und dann gibt es noch einen sehr interessanten Vers im Römerbrief. Und zwar im Kapitel 12, Vers 2. Interesting verse in Romans, chapter 12, verse 2. Und da steht, and it says, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, don't be conformed to this world, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, but be transformed by the renewing of your mind, dass ihr prüfen mögt, that you may prove, was der Wille Gottes ist, what the will of God is, das Gute und Wohltätige und Vollkommene. The good, the acceptable and perfect will of God. Was mir daran so gut gefällt an diesem Vers ist, what I really liked about this verse, die Erneuerung des Sinnes. Is the renewing of the mind. Mit einem Wort, Gott gesteht uns zu, God looks at us, und er weiß, dass dieses brüllende Monster in uns lebt. And he knows that this screaming monster is in us. Und er weiß, dass das hervorkommt von Zeit zu Zeit. And he knows that it comes out from time to time. Aber wenn es hervorkommt, but when it comes out, dann sind wir dazu aufgerufen, das in unserem Denken zu ändern. Then we're called, and it brings us to mind that we need to really transform our, you know, renew our minds. Irgendwie beruhigend zu wissen, oder? Dass Gott weiß, dass wir die Erneuerung des Sinnes brauchen. And it's comforting to know that God needs us or knows that we need to renew our minds. Und manchmal brauche ich das, erneuere ich meinen Sinn und muss ihn nach einer Minute schon wieder erneuern. Sometimes I know I need to renew my mind and then a minute later I know I need to do it again. Weil dieses Monster schon wieder da ist. This monster is there again. Auf jeden Fall, ich würde euch, ich möchte euch auch empfehlen, dieses Kapitel 12 im Römerbrief zu Hause zu lesen. And I just want to encourage and recommend that you read chapter 12 at home. Und zwar ab Vers 9. And up to verse 9. Das steht also als Überschrift in meiner Bibel. In his Bible it says. Als Überschrift. Yeah, as subtitle. Wandel nach dem Grundsatz der Liebe. Mine it says, behave like a Christian. Oh, yeah, that's also nice. Also ich finde, das ist irgendwie so, ich möchte nicht sagen Ergänzung, aber es passt irgendwie zum 1. Korinther 13, zum Hohenlied. It fits really well with 1 Corinthians 13. Zum Hohenlied der Liebe im Neuen Testament. It's like the Song of Solomon. The New Testament. Und ja, also wir müssen, um die Sünde zu lassen, um besser oder mehr lieben zu können. We need to leave sin to the side so that we can live and love better. Und ein gutes Werkzeug dazu ist, unsere Sinne zu erneuern. A good tool is to continually renew our minds. Es gibt dann auch noch eine andere Stelle in der Bibel. And there's another verse in the Bible. Ich glaube, sie ist im 2. Korinther, Kapitel 10. It's 2 Corinthians, chapter 10. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo es auch steht. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen. Yes, we should take every thought captive. Und unter den Gehorsam Christi bringen. And bring it to the obedience of Christ. In der, ich habe das einmal gelesen, in der Psychologie oder Psychotherapie, I read in psychology or psychotherapy, da gibt es diese sogenannte Stop-Methode. There's this thing that's called the stop method. Da war zum Beispiel ein Mädchen, there was, for instance, a woman, a girl, kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber wahrscheinlich missbraucht in jungen Jahren, she was probably abused. die in ihrem Kopf immer so geflucht hat und so wirklich, also she was always cursing, like in her mind. Und der haben sie empfohlen, die Gedankenbremse zu machen. Das heißt, immer wenn das angefangen hat, dann sagt sie Stop. And she would just say, Stop. Und das hilft. And it helped. Also, wenn ich so mit dem Auto fahre und da kommen Gedanken, and so when I'm driving my car, and ich mache es dann immer so. These thoughts come, I just grab them. Also unsere Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi bringen. Natürlich, wenn wir daran denken, jetzt mit gewissen Sünden aufhören zu müssen, when we think about getting rid or stopping, certain sins, dann wird das meistens auch begleitet mit dem Gedanken, das Leben ist dann nicht mehr so lustig, das Leben ist nicht mehr so würzig, das Leben wird fad werden. Also ganz ehrlich, also unser Pastor, er ist auch nicht sündenfrei. He is also not sin-free. Ja, aber ich glaube, er hat schon ein ziemlich gutes Level erreicht. But I think he's reached a good level. Und ich kann mir nicht vorstellen, and I can't imagine, dass sein Leben fad ist. That his life is boring. Dass sein Leben langweilig ist. But that his life is boring. Wenn wir weniger sündigen, when we sin less, mehr vom Geist gefüllt sein, then we're filled more with the Spirit. Heißt es nicht auch automatisch, dass wir irgendwo mehr im Willen Gottes drinnen sind? Doesn't that mean like we're more in the will of God? Dass wir fähiger sind, seine Stimme zu hören? That we're better able to hear his voice? Und wenn wir das machen, and when we do that, dann ist unser Leben sicher nicht fad. Then our life is for sure not boring. Im 1. Korinther 3,10 da gibt es diese Stelle, wo Paulus sagt, dass ein Fundament gelegt wurde. Und dieses Fundament ist also nach meinem Bibelverständnis unsere Errettung. In meinem Bibelverständnis ist das unsere Errettung. Und auf diesen Grund können wir bauen. Wir können darauf bauen mit Gold. Wir können mit Silber drauf bauen. Mit kostbaren Steinen. Mit Holz. Aber auch mit Heu und Stroh. Und ich habe mir gedacht, was ist dieses Gold, was ist dieses Silber, was sind diese kostbaren Steine? Und ich glaube, dass alles, was wir tun, das durch die, wie steht das da, Entschuldigung, das durch Liebe motiviert ist, nicht durch Verliebtsein, durch Liebe, wird es auf jeden Fall irgendwo in der Liga Gold, Silber, kostbare Steine sein. Ich habe mir vor kurzem war diese schreckliche Meldung im Internet, dass man 23 Südkoreaner, die nach Afghanistan gegangen sind, um dort medizinische Hilfe zu leisten, und Mitglieder einer kirchlichen Gemeinschaft sind, wie es im Internet stand. Die haben sie jetzt zurzeit als Geiseln genommen. Und ich frage mich, wow, was sind das für Menschen? Was für eine Liebe müssen die haben? Wie sehr sind die sich selbst gestorben? I mean, they've died to themselves. Wie sehr leben die für Christus? And they live their life for Christ. Und wenn wir unser Leben anschauen, and when we look at our lives, also da frage ich mich dann doch, ob ich wahrscheinlich eher vielleicht in der Silberliga bin und nicht in der Gold-Edelstein-Liga. Then I say to myself, wait, I'm probably more in the area of silver than in gold. Na, aber dieser Gedanke stimmt vielleicht nicht ganz, weil ich meine, jeder tut so nach dem Maß des Glaubens, den Gott ihm gibt. Und wenn wir einfach nicht bereit sind, nach Afghanistan zu gehen, dann sind wir nicht bereit. And if we're not ready to go and we're not prepared to go to Afghanistan, then we're not prepared. Ich komme zu meinem Endgedanken. Vor kurzem hatten wir in unserer Gemeinde ein Seminar. Recently we had a seminar here in the church. Und da ging es um Befreiung. And it was about freedom, or being set free. Und zwar hat es ein gewisser Jan Rosenstiel gehalten. Jan Rosenstiel, he did this. Also mit seiner Frau und mit Mitarbeitern. With his, wife and some workers. Und ich habe ihn gefragt, ob ich mit ihm ein Interview machen kann. And I asked him if I could do an interview with him. Oh, weil ich auf dem Radio arbeite. Because I work in the radio. Und er hat gesagt, ja klar, machen wir es. And he said, yeah, of course, let's do it. Und wir haben dieses Interview gemacht. And we did this interview. Und nachdem wir fertig waren, and after we were done, habe ich zu ihm gesagt, du Jan, I said to him, Jan, kannst du für mich auch noch bitte beten? Can you please pray for me? Ich rauche. I smoke. Und ich kann nicht aufhören. And I can't stop. Und er hat gesagt, sicher, beten wir miteinander. And he said, yeah, let's pray with one another. Und er hat dann was sehr Interessantes gesagt. And then he said something very interesting. Er hat gesagt, möchtest du, he said, do you want, dem Herrn Jesus die Erlaubnis geben, do you want to give the Lord Jesus, permission, dass er sich um dieses Problem kümmert? That he will take care of this problem. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, nichts lieber als das. Yeah, nothing more than that, of course. Und ich habe das dann gemacht. And so we did that. Also ich finde diesen Ansatz sehr interessant. I find this really interesting, this one sentence. Und vor kurzem habe ich dann noch einmal mit ihm telefoniert. And then recently I also called, I telephoned with him. Habe ihm erzählt, dass wir als Älteste uns jetzt treffen und einander die Sünden bekennen. And I told them that we met as elders and we confess our sins one to another. Weil das hat er angeregt. And he was the one that actually encouraged that. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du und das mit dem Rauchen. And I said, hey, you know what about the smoking? Ich spüre schon, I feel it already, dass die Tage der Freiheit kommen. That the day of freedom is coming. Es gibt einfach Augenblicke, wo ich wirklich nicht mehr zur Zigarette greife, wo ich früher zu Zigaretten gegriffen habe. There are moments in my life where I don't even feel like grabbing for a cigarette where before I would have. Und da hat er mir dann den zweiten interessanten Gedanken gesagt. And then he told me a second interesting thought. Er hat zu mir gesagt, relax dich. He said, relax. Und wisse, and know, dass das Ganze ein Prozess sein kann. Thing is a process. Es ist ein Prozess. It is a process. Es kann einer sein. That's the only way it can be. Es kann. It's not the only, es kann. Es kann? It can be. It can be. It doesn't have to be, but it can be. I see. I'm sorry. I apologize. Mit einem Wort, also das mit dem Hand abschneiden und Auge rausreißen. It's like on the other word, you know, cutting off your arm, plucking out your eye. Wie gesagt, manchmal ist es notwendig, aber es geht auch slowly and relaxed. Sometimes it's necessary, but then it also goes as a process. Also wirklich Gott arbeiten dran lassen. To let God really work in your life. Und jetzt zum Abschluss. And now to end. Nachdem wir alle Sünder sind. Now that we are all sinners. Ich meine, wir lieben Gott, darum wären wir nicht hier. We love God, or else we wouldn't be here. Und trotzdem tragt aber jeder seinen Rucksack. And nevertheless, we're kind of carrying backpacks. Ohne dem wir viel leichter, schärfer und effizienter durchs Leben gehen würden. Even though we would love to go through life a little bit sharper and lighter. Ich habe einfach gedacht, dass wir jetzt I thought that we could probably do something right now. Beten werden. That we could pray. Und dass jeder in seinem Gebiet, wo er halt Schwierigkeiten hat, areas, dass wir dem Herrn Jesus als Gemeinde die Erlaubnis geben, that we would allow as a church, you know, together, that we would allow Jesus to come in, dass er an uns arbeitet. And that he would work on ours, on us and our sin. Weil ich denke, um diesen Raum wirklich zu füllen, because I think to fill this room, um eine Erweckung in Wien zu erreichen, and to have a revival in Vienna, brauchen wir die Liebe. We need love. Wir brauchen die Liebe. We need love. Manchmal sind es nur so ganz kleine Gesten der Liebe, sometimes just a little bit of love, die Menschen umdenken lassen. To get people to start to think. Und wenn wir aber dann gehindert sind durch die Sünde, but when we're hindered by sin, dann sind wir nicht einmal fähig, diese kleine Aufmerksamkeit zu leisten. Then we're not even able to do this little thing. Wenn ich da hinaus will, um eine zu rauchen, und da steht irgendwer. Und derjenige hat vielleicht nur ein Hallo gebraucht. Hallo, wie geht's? Hi, how are you? Und dann hätten wir ein Gespräch gehabt. Had a little conversation. Es sind oft nur diese kleinen Dinge. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle really wish that each one of us mehr lieben. Could love more. Weil das wird die Leute begeistern. That will really excite people. Let's pray. Huh? Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, dear Father in heaven, du kennst uns. You know us. Du kennst unser Herz. You know our hearts. Du kennst unsere Abgründe. You know our foundations, where we come from. Du weißt, wie schwer es ist, Sünde zu lassen. You know how difficult it is to leave sin. Aber wir möchten heute als Gemeinde vor dich hintreten. But we want to come to you together as a church. Und dir erlauben, and to allow you, give you permission, einen Reinigungsprozess zu beginnen. To start a cleansing process. Wir bitten dich darum, we pray, weil wir in uns das Verlangen haben. Because we have this desire in us. Wir haben das Verlangen, Licht der Welt zu sein. We have this desire to be the light. Wir möchten Salz sein. We want to be salt. Und wir möchten einfach nicht, dass uns die Sünde daran hindert. And we don't want sin to hinder us. Wir wissen, dass du uns Dinge gibst, we know that you'll give us things, geben kannst, and there are things you can give us, die tausendmal begehrenswerter sind als Sünde. That is a thousand times better than sin. Und wir bitten dich um diese Dinge. And we pray for these things. Und noch einmal, bitte, beginne mit diesem Prozess. And once again, we just pray, start with this process. Im Namen Jesu. Amen. Jesus, amen.